ARD. Die Deutsche Demokratische Republik empfindet tiefe Genugtuung und Befriedigung über den erfolgreichen Abschluss der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. SED-Parteichef Erich Honecker über den Abschluss der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa am 1. August 1975 in Helsinki. Eines der wichtigsten Daten in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, die KSZE-Schlussakte, markierte den Höhepunkt der Entspannungspolitik. So sah das auch Erich Honecker. Die gesamteuropäische Staatenkonferenz ist in der wechselvollen Geschichte des europäischen Kontinents ohne Beispiel. Das in Helsinki versammelte Staatenforum bekräftigt die Wende vom Kalten Krieg zur Entspannung in Europa. Entspannung tat Not. Man macht sich heute kaum noch ein Bild, wie hochgerüstet sich Ost und West gegenüberstanden. Und beinahe hätte es ja auch geknallt. In der Kuba-Krise 1962 stand die Welt vor dem Abgrund, vor einem Atomkrieg. Und von da an begann ein Umdenken. Mit der Entspannungspolitik von Willy Brandt und Walter Scheel wurden dann ab 1969 von westdeutscher Seite wichtige Weichen gestellt hin zur gegenseitigen Anerkennung der beiden deutschen Staaten. Die war eine der Voraussetzungen dafür, dass man in Helsinki zusammenkam, um eine europäische Sicherheitsarchitektur zu zimmern. Bundeskanzler war damals Helmut Schmidt. Aus der Sicht der Bundesrepublik Deutschland wird mit der Unterzeichnung der Konferenzdokumente die Politik des Friedens ein wesentliches Stück vorankommen. Helmut Schmidt und Erich Honecker haben die Schlussakte übrigens als Erste unterschrieben. Die Diplomatensprache war damals Französisch und demgemäß stand Deutschland, das heißt Allemagne, ganz vorn auf der Unterzeichnerliste, beziehungsweise rangierte die République démocratique alphabetisch sogar noch vor der République fédérale, sodass Erich Honeckers Name tatsächlich als erstes auf dem Abschlussdokument erscheint. Aber das nur nebenbei. Worum geht's in dieser Stunde? Wir erinnern an die Bedeutung der KSZE-Schlussakte. Auf welche Grundsätze hatten sich die 35 Unterzeichnerstaaten, darunter die Sowjetunion, die USA und Kanada, verständigt? Was hat dieser KSZE-Prozess bewirkt? 1990 wurde ja auf einer KSZE-Sonderkonferenz in Paris der Kalte Krieg ganz offiziell für beendet erklärt. War die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden nur eine Illusion? Und wann und unter welchen Vorzeichen hat Russlands Präsident Wladimir Putin entschieden, dass er aus der europäischen Friedensordnung aussteigt und auf Krieg umschaltet? Das sind die Fragen. Dazu schauen wir nochmal in die Dokumente von damals und wir lassen drei Zeitzeugen und politische Akteure zu Wort kommen, nämlich die im Exil lebende russische Menschenrechtlerin Irina Schabakowa und den SPD-Politiker und ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse, die beide darüber zuletzt auf einem Forum der Willy-Brandt-Stiftung in Berlin gesprochen haben, sowie den Bundestagsabgeordneten und CDU-Außen- und Sicherheitsexperten Roderich Kiesewetter. Erwarten Sie keine abschließenden Antworten, sondern Perspektiven und Denkanstöße. Mein Name ist Stefan Nölke. Noch einmal herzlich willkommen. Ladies and Gentlemen, I have the great honor to declare open the third stage of the Conference on Security and Cooperation in Europe. Ja, mit diesen Worten hat der langjährige finnische Präsident Urho Kekkonen, in Finnland ist er immer noch eine Legende, die Abschlusskonferenz im Juli 1975 eröffnet. Das war schon ein Riesending, eine Friedenskonferenz in dieser Größenordnung hatte es in Europa lange nicht gegeben. Zuletzt beim Westfälischen Frieden 1648 oder beim Wiener Kongress 1815. Wie haben die Menschen das erlebt? Frage an den Zeitzeugen Wolfgang Thierse. Wolfgang Thierse war ab 1975 beim DDR-Kulturministerium in der Abteilung Bildende Kunst tätig. Zwei Jahre später wurde er allerdings entlassen, nachdem er sich geweigert hatte, eine Erklärung zu unterzeichnen, mit der er die Ausbürgerung von Wolf Biermann gutheißen sollte. Nach der Friedlichen Revolution schloss er sich der SPD an und gehörte zwei Jahrzehnte zum Parteivorstand. Zunächst erinnere ich mich ziemlich lebendig an 1975, die Berichte über die Helsinki-Konferenz und meine Aufregung, mein Erstaunen, meine Hoffnung, die dieses Ereignis geweckt hat. Die Hoffnung auf das Ende des Kalten Krieges, dessen Inbegriff ja die Mauer war, die Deutschland und Berlin teilte und deren Opfer in bestimmter Weise wir Ostdeutsche waren. Die Hoffnung auf ein Ende einer Politik der rhetorischen Konfrontation und des Gleichgewichts des Schreckens war ja eine gefährliche Situation zugleich. Und dass das zu Ende sein könnte und dass die nun schon seit Jahrzehnten, 1975, also seit 10 Jahren in Gang befindliche Entspannungspolitik Früchte tragen könnte. Und die Entspannungspolitik hat ja 2, wenn ich das so sagen darf, einfache Grundprinzipien gehabt. Realitäten, die man durch Konfrontation, durch Gewaltandrohung nicht ändern kann, anerkennen, um sie allmählich, schrittweise, friedlich zu ändern, wenn es geht. Und zweitens, Sicherheit nicht durch das Gegeneinander, sondern durch Gemeinsamkeit zu erreichen. Das Konzept der gemeinsamen Sicherheit, indem man respektiert, dass die andere Seite auch Sicherheitsbedürfnisse hat, auf die man eingeht, um daraus dann zu entwickeln, Schritte der Abrüstung, Verträge etc. Das ist dann in Helsinki gewissermaßen als Höhepunkt dieser Entspannungspolitik kodifiziert worden. Ja, und auf welche Grundsätze haben sich die 35 Staaten dann mit der Schlussakte vom 1. August verständigt? Hören wir mal rein in den Text. Die Teilnehmerstaaten werden gegenseitig ihre souveräne Gleichheit und Individualität sowie alle ihrer Souveränität innewohnenden und von ihr umschlossenen Rechte achten, einschließlich insbesondere des Rechtes eines jeden Staates auf rechtliche Gleichheit, auf territoriale Integrität sowie auf Freiheit und politische Unabhängigkeit. Die Teilnehmerstaaten werden sich in ihren gegenseitigen Beziehungen sowie in ihren internationalen Beziehungen der Androhung oder Anwendung von Gewalt enthalten. Soweit diese Passage aus dem Helsinki-Dokument, mit der die Grenzen und Grenzverschiebungen nach 1945 anerkannt wurden. Anerkannt wurde dadurch in gewisser Weise, dass sich die Sowjetunion die baltischen Staaten einverleibt und die Westgrenze zu Polen deutlich verschoben hatte. Und anerkannt wurde damit, dass 2 deutsche Staaten existierten, wovon einer ohne demokratische Legitimation dem sowjetischen Machtbereich unterworfen war. Das war ein schwerer Brocken, den der Westen schlucken musste und woran die CDU-CSU im Bundestag auch heftige Kritik übte. Allerdings, auf Drängen der Bundesregierung wurde dann noch ein Passus in die Schlussakte aufgenommen, wonach Grenzverschiebungen auf friedlichem Wege erlaubt seien. Das zielte natürlich auf die Möglichkeit einer friedlichen Wiedervereinigung. Überhaupt bewertete Bundeskanzler Helmut Schmidt in einer Rede vor dem Bundestag die KSZE-Konferenz lediglich als eine Etappe. Auf Jahrzehnte der Konfrontation folgen nicht über Nacht eine Epoche der Kooperation. Und für den Prozess der Entspannung genügt auch nicht ein einmaliger Anstoß, sondern es braucht unser aller Ständiges, unser aller Stetiges zu tun, damit dieser Prozess kontinuierlich fortschreitet. Helmut Schmidt sah es voraus, es war ein mühevoller Prozess mit Rückschlägen wie die neue Eiszeit wegen des Einmarschs der Sowjetunion in Afghanistan im Dezember 1979 oder des Streits um immer neue Mittelstreckenraketen SS-20 und Pershing-Raketen Anfang der 80er Jahre. Aber trotz allem war es ein erfolgreicher Prozess, der da in Gang gesetzt wurde, nicht zuletzt dank Michail Gorbatschow, der als Generalsekretär der KPdSU ab 1985 der Politik der Sowjetunion nach innen und außen eine neue, freiheitlichere Ausrichtung gab. Ja, und nach dem großen revolutionären Umbruch 89-90 wurde ja dann 1995 aus der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit. Wie wichtig ist es, dass man heute nach 50 Jahren an die KSZE-Schlussakte erinnert? Frage an den CDU-Außen- und Sicherheitspolitiker und Oberst AD der Bundeswehr Roderich Kiesewetter. Ja, Sie sprechen es richtig an, Herr Nölke. Es geht um ein Erinnern, denn aktuell ist die OSZE geradezu tot, wirkungslos, weil Russland und in der Folge auch andere Länder so ziemlich gegen alle Vereinbarungen verstoßen haben. Aber diese Schlussakte hat etwas ganz Besonderes erreicht. Sie ist nämlich angestoßen worden von den Ländern des Warschauer Paktes. Und es war auch ein Zeichen, dass nach der Kubakrise 1962 die Supermächte bereit waren, in den Austausch zu gehen und nur so dann auch die Entspannungspolitik später möglich war. Und entscheidend dann, dass mit der Charta, die dann so langsam entwickelt wurde, vertrauensbildende Maßnahmen entwickelt wurden, aber auch beispielsweise die Anerkennung der Unverletzlichkeit der Grenzen, die Nichteinmischung, Abrüstungsfragen. Und des Weiteren gab es dann sicherheitsbildende Maßnahmen über das WIDA-Dokument oder auch den Vertrag über konventionelle Streitkräfte. Es gab den OSZE-Verhaltenskodex und es gab den Vertrag über den offenen Himmel. Also alles Bereiche, die im Grunde eine hervorragende Ausgangslage für eine europäische Friedensordnung waren. Aber es gab keine Mittel, wie man bei Verstößen vorgeht. Es gab keinen Sanktionierungsmechanismus, das hatte damals niemand eingeplant. Historiker haben davon gesprochen, dass es sich bei der Vereinbarung von Helsinki eigentlich um ein Tauschgeschäft handelt. Die Warschauer Paktstaaten mit der Sowjetunion als Hegemonialmacht erreichte die Anerkennung der Nachkriegsgrenzen und der Westen setzte im Gegenzug fest, dass sich auch die kommunistischen Vertragsstaaten zu den Menschenrechten und Grundfreiheiten bekannten. Hören wir mal rein in diesen Abschnitt der Schlussakte von Helsinki. Die Teilnehmerstaaten werden die Menschenrechte und Grundfreiheiten einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit für alle, ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion achten. Sie werden die wirksame Ausübung der zivilen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen sowie der anderen Rechte und Freiheiten, die sich alle aus der dem Menschen innewohnenden Würde ergeben und für seine freie und volle Entfaltung wesentlich sind, fördern und ermutigen. Ausgehandelt und festgehalten wurden diese Prinzipien im sogenannten Korb 3 der Verhandlungen. Dass der sowjetische KP-Chef Leonid Brezhnev und sein Außenminister Andrei Gromyko zu diesen Zugeständnissen bereit waren, das erstaunte die Dissidenten im gesamten Ostblock, auch in der Sowjetunion selbst. So berichtet es die russische Menschenrechtlerin Irina Scherbakowa kürzlich bei einer Veranstaltung der Willy-Brandt-Stiftung. In Moskau und anderswo gründeten Dissidenten dann in der Folge sogenannte Helsinki-Komitees. Allerdings war Irina Scherbakowa und ihren Freunden damals auch klar, dass die Helsinki-Abschlusserklärung für die Freiheits- und Unabhängigkeitsbewegungen im sowjetischen Machtbereich auch eine Schattenseite hatte. Aus der sowjetischen Sicht war das nicht so einfach mit diesen drei Körben, weil der erste Korb eigentlich, und das war deshalb, war es klar, warum Politbüro daran Interesse hatte, weil das war die Festverankerung der Grenzen nach 1945. Und ich weiß, es gab starke Kontroversen, das wurde ja auch besprochen in unseren Kreisen, dass das Recht der baltischen Staaten auf die Unabhängigkeit eigentlich ausschließt. Und das wurde auch scharf kritisiert und vieles andere auch mehr. Da war natürlich doch ein Gefühl der Entspannung und sozusagen dieser Löcher im eisernen Vorhang, die sozusagen durchgebissen worden waren. Aber das war auch klar, welche Interessen die Sowjetunion und die sowjetische Führung dabei hatte. Und deshalb war das sehr interessant, und das war ja auch damals diskutiert, dieser dritte Korb. Weil die waren ja in großer Angst. Es gab eine Diskussion zwischen Brezhnev und Politbüromitgliedern. Wie sollen wir das unterschreiben? Weil der dritte Korb absolut unseren Interessen gar nicht entspricht. Die ganze Menschenrechte, Ausreisefreiheit. Es ließ sich auch heute unglaublich in dem heutigen, muss man ja nebenbei bemerken, in dem heutigen Russland. Aber wie sollen wir das alles unterschreiben? Und dann hat Gromyko, damals der Außenminister, alle überredet, das wird ja alles auf dem Papier bleiben. Es ist, das wird das Übliche sein. Gut, wir unterschreiben halt und das bleibt ja, wie es ist. Und niemand kann uns kontrollieren und so. Und es war ja wirklich ein sehr seltsames Gefühl, als ich das alles in Pravda, es war nicht nur in Neues Deutschland, es war auch die Bedingung der Unterschreibung, dass es soll öffentlich und in den sozusagen Hauptmediaorganen veröffentlicht werden. Und als ich diese Zeilen sah, also wir haben natürlich an diese Heuchelei schon gewohnt, also dass man mit einer Hand, ich weiß nicht was, unterschreibt und lügt und mit der anderen nach wie vor Dissidenten und Andersdenkende verfolgt. Aber allein schon also dieses Gedruckte war natürlich absolut erstaunlich. Und es bedeutete nicht, dass es zu einer Entspannung in der inneren Politik führte. Nein, es waren schlimme Zeiten und nach 68 kam es zu einer starken Verfolgung von Dissidenten und Verhaftungen und Verbannungen und so. Aber man konnte sich auf etwas beziehen. Also ihr habt das unterschrieben und ihr erfüllt das nicht. Und das führte wirklich zu einem ganz wichtigen Prozess in der Dissidentenbewegung, weil man hatte diesen Bezug. Und die Gründung von Helsinki-Komitees war auch in dem Sinne wichtig, dass man in dieser Dissidententätigkeit Gleichgesinnte bekam. Und ein Prozess, der das Gemeinsame sozusagen wie für unsere und eure Freiheit, weil es entstand, wie schon gesagt wurde, 76 in der Wohnung von Andrei Sacharow, das sowjetische Helsinki-Komitee und in Georgien, in der Ukraine, in Armenien entstand dann Helsinki-Gruppe und auch natürlich außerhalb sowjetischen Grenzen. Und es gab zwischen ihnen gab es Austausch und das war sehr, sehr wichtig in der Dissidentenbewegung. Also KGB hat natürlich also sehr hart dann draufgeschlagen, also die Menschen landeten alle, also die ersten sozusagen Mitbegründer in Lagern. Wassily Stus aus der ukrainischen Helsinki-Gruppe wurde wirklich, also wie Nawalny, Jahre danach praktisch ermordet in einem Lager. Aber es kamen immer neue und neue Menschen in diese Helsinki-Bewegung. Und ich glaube, diese Erinnerung heute in Russland an diesen Widerstand unter solchen Verhältnissen, das ist schon sehr wichtig. Soweit Irina Scherbakowa, die damals in Moskau lebte und für sowjetische Literaturzeitschriften und als Übersetzerin tätig war. Auch in anderen kommunistisch regierten Staaten meldeten sich nun unter Berufung auf die Freiheitsrechte, die die Staats- und Parteichefs in der Schlussakte von Helsinki zugestanden hatten, Bürgerrechtler zu Wort. In der Tschechoslowakei etwa schlossen sich kritische Leute wie Václav Havel und Jiří Dienstbier zusammen und veröffentlichten eine Petition, der sie den Titel Charta 77 gaben. Hören wir daraus mal einen Auszug. Charta 77 ist eine freie, informelle und offene Gemeinschaft von Menschen verschiedener Überzeugungen, verschiedener Religionen und verschiedener Berufe, verbunden durch den Willen, sich einzeln und gemeinsam für die Respektierung von Bürger- und Menschenrechten in unserem Land und in der Welt einzusetzen. Wir glauben daran, dass Charta 77 dazu beitragen wird, dass in der Tschechoslowakei alle Bürger als freie Menschen arbeiten und leben können. Prag, 1. Januar 1977. Von der Charta 77, die sich in der Folge und unter Berufung auf die Vereinbarung von Helsinki gegründet hatte, gibt es eine Kontinuität hin zur Bürgerrechtsbewegung der 80er Jahre und zur sogenannten Samtenen Revolution, wie die Befreiung von der kommunistischen Diktatur in der Tschechoslowakei genannt wird. So sieht das auch Wolfgang Thierse, der sich im Herbst 89-90 in der DDR für Freiheit und Bürgerrechte engagiert hat. Ohne Helsinki keine friedliche Revolution. Und das war ja dann auch die Schlussakte von Helsinki, eine Berufungsinstanz für Oppositionsgruppen im Ostblock. Helsinki-Gruppen sind vorhin schon erwähnt worden. Man konnte sich darauf berufen. Das ist vereinbart. Das haben die Regierungen der kommunistischen Staaten unterstützt. Das war wichtig. Und deswegen bin ich der tiefen Überzeugung, dass Helsinki und die Entspannungspolitik zur Vorgeschichte von 89-90 gehören. Das Ende der kommunistischen Diktatur bedeutete auch ein Ende des Kalten Krieges. Der wurde dann ganz offiziell am 21. November 1990 auf einem Sondergipfel in Frankreich für beendet erklärt, festgelegt in der Charta von Paris, eines der hoffnungsvollsten Dokumente der europäischen Geschichte. Das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung Europas ist zu Ende gegangen. Wir erklären, dass sich unsere Beziehungen künftig auf Achtung und Zusammenarbeit gründen werden. Europa befreit sich vom Erbe der Vergangenheit. Durch den Mut von Männern und Frauen, die Willensstärke der Völker und die Kraft der Ideen der Schlussakte von Helsinki bricht in Europa ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit an. Nun ist die Zeit gekommen, in der sich die jahrzehntelang gehegten Hoffnungen und Erwartungen unserer Völker erfüllen. Unerschütterliches Bekenntnis zu einer auf Menschenrechten und Grundfreiheiten beruhenden Demokratie, Wohlstand durch wirtschaftliche Freiheit und soziale Gerechtigkeit und gleiche Sicherheit für alle unsere Länder. Die 10 Prinzipien der Schlussakte werden uns in diese im Zeichen hoher Aufgaben stehende Zukunft leiten, so wie sie uns in den vergangenen 15 Jahren den Weg zu besseren Beziehungen gewiesen haben. Die 32 Unterzeichnerstaaten machen hier im Text den Bezug zur Schlussakte von Helsinki deutlich. Ohne den KSZE-Prozess hätte man die Teilung Europas nicht überwunden, heißt es. Zugleich bekennen sich die Europäer, auch die Sowjetunion in der Person von Michail Gorbatschow, klar und deutlich zur Demokratie. Hören wir noch mal rein in diesen Text. Wir verpflichten uns, die Demokratie als die einzige Regierungsform unserer Nationen aufzubauen, zu festigen und zu stärken. Wir dachten doch nach der friedlichen Revolution, dem Ende des Kommunismus, des kommunistischen Systems und damit der Überwindung des Ost-West-Gegensatzes, der die Jahrzehnte bestimmt hat und der als ein gefährlicher Gegensatz doch empfunden wurde, mit unsinnigen, auch ökonomischen und menschlichen Unkosten, dass wir jetzt in ein Zeitalter, in ein goldenes Zeitalter des Friedens eintreten. Ich erinnere mich noch, wie ich pathetisch gedacht und gesagt habe, wir Deutschen sind in einem Zustand des historischen Glücks. Wir leben in Grenzen, zu denen alle unsere Nachbarn Ja gesagt haben. Wann hat es das in der deutschen Geschichte schon mal gegeben? Wir sind umzingelt von Freunden. Das war die Euphorie von damals. Und es hat lange gedauert, bis diese Euphorie erschüttert wurde. Bis wir endlich begriffen haben, was mit Putin und mit Russland sich wirklich verändert hatte. Ich sage das ohne Vorwurf, die Euphorie war ja verständlich, erklärlich. Die friedlichen Revolutionen, ein großer Aufbruch, der begann, der mit Schmerzen verursacht war, aber es war trotzdem ein Aufbruch in eine ganz neue Welt. Und dann gab es ja auch die vertraglichen Vereinbarungen für Europa, Paris und andere Vereinbarungen, die doch sozusagen ein neues Europa sichtbar werden ließen. Und die Rede von Gorbatschow, diese wunderbare Sprachfigur vom gemeinsamen Haus Europa, all das war doch verheißungsvoll. Also war erklärlich, dass wir in einer solchen Euphorie waren und sagen, das, was in Helsinki vereinbart ist und was die kommunistische Seite, was Brezhnev widerwillig, aber zur Stabilisierung der eigenen Herrschaft unterschrieben hatte, hat seine Wirkung gezeitigt. Das Regime ist überwunden. Also an diese glücklichen Phase unserer Geschichte erinnere ich mich gerne, auch wenn ich weiß, sie hat sich später dann als Illusion erwiesen. Aber in dem Moment konnte man hoffen, es wird so gehen. Es waren große Illusionen, also ganz große Illusionen, die wir hatten. Und vor allem der unblutige und schnelle Zerfall der Sowjetunion. Wenn mir irgendjemand 89 gesagt hätte, dass im Dezember 91 wird die Sowjetunion zerfallen und eigentlich friedlich, natürlich nicht ganz friedlich, aber damals eigentlich friedlich, die Vorstellung, dass Ukraine selbstständig wird, also ohne Krieg und dass man das die fast alle gehen lässt, ja, also das war unvorstellbar, unvorstellbarer Prozess. Und ich glaube, das erzeugte auch Illusionen bei uns, dass jetzt eigentlich friedlich, wirklich im Geiste von Helsinki weitergehen wird. Soweit nochmal Irina Scherbakowa, die 1989 die Menschenrechtsorganisation Memorial mitbegründete. Memorial hat sich die Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen auf die Fahnen geschrieben. Und diese Organisation hat auch ganz wichtige Arbeit geleistet. Vor allen Dingen hat sie tausende Dokumente gesichert. 2021 wurde Memorial von einem Gericht in Moskau verboten. Schauen wir auf die Phase, in der das gemeinsame Haus Europa trotz des schrecklichen Jugoslawienkrieges funktioniert hat in den 90er Jahren. In Moskau regierte nach dem Zerfall der Sowjetunion Präsident Boris Jelzin, der mit den USA und den Europäern weiter auf Kooperation setzte. Russland rückte an die NATO heran. Seit 1991 arbeiteten die NATO und Russland in Fragen der Verteidigungs- und der Sicherheitspolitik zusammen. Und 1994 wurde die Russische Föderation Mitglied in einem NATO-Programm namens Partnerschaft für den Frieden. Und ebenfalls 1994 wurde dann auf einem Gipfeltreffen in Budapest beschlossen, aus der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit zu machen, die dann am 01.01.1995 in Wien als festem Sitz ihre Arbeit aufnahm. 52 Staaten gehörten ihr an, außer den Europäern, die USA, Kanada und sämtliche Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Und ihnen ging es um die Sicherung von Frieden und Freiheit im 21. Jahrhundert, wie es im Gründungsdokument heißt. Wir, die Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, glauben an die zentrale Rolle der KSZE beim Aufbau einer sicheren und stabilen, von Einheit und Freiheit geprägten KSZE-Gemeinschaft. Wir sind entschlossen, der KSZE eine neue politische Motivation zu verleihen, um sie auf diese Weise in die Lage zu versetzen, bei der Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts eine maßgebliche Rolle zu spielen. Um diese Entschlossenheit zum Ausdruck zu bringen, wird die KSZE künftig den Namen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, tragen. Ja, war das alles eine Illusion, dass nun mit der Weiterentwicklung der KSZE zur OSZE und vorher ja schon mit der Charta von Paris ein neues friedliches Zeitalter anbrechen werde? Roderich Kiesewetter, wo lag der Fehler? Nun, es gab zu der Zeit keine Illusionen, denn es gab handfeste Möglichkeiten einer stärkeren Kooperation. Wir haben nur, also die Bundesrepublik vereint, aber auch die anderen Staaten, die sich vom sowjetischen Joch befreit haben, die demokratischen Kräfte innerhalb Russlands nach dem Zerfall der Sowjetunion eindeutig überschätzt. Wir haben auch überschätzt, wie stark die Kraft einer unkontrollierten, ungefesselten Wirtschaft, verbunden mit oligarchischem Denken und früheren Geheimdienststrukturen, gewirkt hat. Also das war eine eindeutige Unterschätzung. Im Grunde hätte man ein Begleitprogramm machen müssen, das quasi Demokratiebeobachtung leistet, aber auch Sanktionsmöglichkeiten beinhaltet. Man glaubte aber, dass die Kraft der Demokratie so groß ist, dass es von sich aus wirkt. Wir haben wirklich jetzt jeden Grund, pessimistisch zu sein, das muss man ehrlich sagen. Aber man hört jetzt oft, also Russland ja hatte ja keine Chancen. Also das ist also die ewige Quadratur also des Diktaturkreises. Und das war ja schon damals ersichtlich, dass es nichts wird. Nein, ich bin auch überzeugt, dass damals nicht nur auch andere, würde ich sagen, Länder der ehemaligen Sowjetunion, wie die baltischen Staaten, aber auch Russland hatte eine Chance. Und dass sie vertan ist und dass wir es nicht geschafft haben in den 90er Jahren, also den Menschen davon zu überzeugen, dass es in die Richtung der Demokratie gehen sollte. Also das ist natürlich für uns eine unglaublich tragische Erfahrung. Und dass dieses Imperium so zurückschlagen wird, auch also in den Köpfen von Menschen, dass man damit sehr viel erreichen kann. Also das war uns damals nicht bewusst und vielen und in Europa schon lange, also als es uns bewusst schon war, war es lange in Europa nach wie vor nicht bewusst, wohin die Reise geht. Ich glaube, was Polen anbetrifft, war das, oder baltischen Staaten, die waren schon am nahesten dran. Und ich hatte übrigens, ich kann mich sogar an so ein Gefühl erinnern, aber das war vor dem tschetschenischen Krieg, muss ich ja sagen, das im Dezember 94 begann, dass ich ein Gefühl habe, warum wollen sie alle doch so in NATO? die baltischen Staaten, die neuen, auch Polen. Es ist eigentlich macht keinen Sinn jetzt. Europa wird ja unser gemeinsames Haus sein. Wozu denn diese Aufrüstung und so? Ich kann mich und dann, aber sehr bald schon, wirklich mit dem Beginn des Tschetschenischen Krieges, hatte ich ein Gefühl, Sie haben recht. Es ist ja nicht nur dieses posttraumatische Syndrom, das diese Länder dazu bringt, also sich vor den ehemaligen, also Sowjetunion zu schützen, sondern es ist eine reale Gefahr, leider. Irina Scherbakowa sieht den Tschetschenienkrieg in den 90er Jahren als wichtige Wegmarke. Separatisten der Kaukasusrepublik wollten damals mit ziemlich brutalen Mitteln die Unabhängigkeit des Landes von Moskau erreichen. Ein unglaublich brutaler Krieg war das, der heute schon fast vergessen ist. Bedeutsam ist er aber deshalb, weil er bei den Staaten im einstigen sowjetischen Machtbereich Befürchtungen und Ängste ausgelöst habe. Und hier hätte es uns sehr rasch misstrauisch machen müssen, dass bereits zu Beginn der 90er Jahre die Unterdrückung der Tschetschenen und Dagestani stattgefunden hat in Russland. Haben wir nicht so wahrgenommen in Deutschland, aber die Polen, die Tschechen, die Ungarn, das waren nämlich die drei Staaten, die als allererstes, auch in Erinnerung von 68, 56 und 81, den Beitritt zur NATO gefordert haben und Investitionssicherheit zur Aufnahme in der Europäischen Gemeinschaft. Und wir haben damals zu wenig die historische Angst, die historische Sorge dieser Staaten beachtet. Der Ausweg wäre tatsächlich gewesen, wie Wörner es ursprünglich mal gefordert hat, zuallererst mit Russland als Rechtsnachfolger der Sowjetunion eine Lösung zu finden. Wörner war damals NATO-Generalsekretär und Wörner war damals sehr weise. Der hat sehr früh gesagt, wir brauchen einen NATO-Russland-Rat und wir brauchen einen NATO-Ukraine-Rat. Und wir müssen alles tun, dass Russland frühzeitig eingebunden wird in die Übungen der NATO, was ja alles bis Mitte der 90er Jahre auch hervorragend funktionierte. Aber dann hat Jelzin aufgrund seiner eigenen persönlichen Erkrankungen und Defizite den Oligarchen, den schnell verdienenden Frühreichen und Neureichen, keinen Einhalt geboten und zugleich hat Putin und die Überlebenden des KGB versucht, Strukturen aufzubauen, die die ungeheuren Einnahmen, die diese Oligarchen hatten, zum Teil auch aus der organisierten Kriminalität, für sich zu nutzen wussten und daraus einen Parallelstaat entwickelt hatten, einen Schattenstaat, der im Grunde genommen die schmalen Pflänzchen der Demokratie zum Vertrocknen brachte. Der Schlüssel für die Entwicklung Russlands hin zur Diktatur liegt in den 90er Jahren. Das meint auch Irina Scherbakowa. Der Staat versank damals in Korruption und war mehr und mehr einer Reihe von mächtigen Oligarchen ausgeliefert, während die Masse der Bevölkerung wirtschaftlich schwer zu kämpfen hatte. All das habe nach dem Zerfall der Sowjetunion bei den Menschen ein Gefühl des Verlorenseins erzeugt. Und man hatte dieses Narrativ, also wir sind alle sowjetische Menschen. Und das ist obsolet geworden, also eigentlich nach dem Zerfall der Sowjetunion. Also viele Menschen konnten das nicht begreifen, warum ist es eigentlich zerfallen. Es gab Millionen von Flüchtlingen, die zum Beispiel aus den mittelasiatischen Republiken nach Russland gekommen sind. Ganz schwere Situation in den Regionen, Konflikte in den ehemaligen sowjetischen Republiken und so weiter und so fort. Und aus diesem Chaos ist erstmal Nostalgie rausgekrochen. Ab Mitte der 90er Jahren, wie schön wir damals schlecht gelebt haben, sozusagen unter diesem Motto, was harmlos dann doch schien, also irgendwie schöne Brezhnev-Zeiten und so weiter und so fort, verwandelte sich natürlich zunehmend in die Erwartung wiederum einer starken Hand. Also, und das war ganz wichtig. Es soll doch jemand endlich kommen, der Ordnung schafft. Und in diesem Sinne war Nährboden also für Putin reif. Also ein junger, ein energischer, kein seniler Jelzin, kein Trinker, ein Sportler. Und dass er mal mit KGB was zu tun hatte, also eigentlich spielt das keine große Rolle. Und abgesehen davon, es verspricht auch Ordnung, das muss man auch nicht vergessen, dieses Gefühl. Irina Scherbakowa hatte 1989 die Menschenrechtsorganisation Memorial mitbegründet. Ich habe davon schon gesprochen und kümmerte sich in den folgenden Jahren intensiv um die Aufarbeitung der Verbrechen, die von der KPdSU und ihren Organen, besonders unter Stalin, begangen wurden. Auch das war psychologisch eine schwierige Mission, sagt sie. Indem Archive sich mehr und mehr öffneten, indem wirklich Tausende von Dokumenten veröffentlicht worden sind in den 90er Jahren. Es wurden solche Abgründe da in der Geschichte geöffnet, von denen man eigentlich gar nicht mehr wissen wollte. Und vor allem, indem es den Menschen auch schlecht ging. Und dann noch, also diese Vergangenheit, und dann noch etwas. Man wollte sich nicht selbst gestehen und nicht zugeben, wir haben in einem verbrecherischen Staat gelebt. Das war ein verbrecherischer Staat. Und das wollten die Menschen irgendwie nicht verinnerlichen. Vor allem, weil zwischen auch den stalinischen Massenterror und den Brezhnevschen, also das waren ja keine Menschenfresserzeiten mehr, ja, so wie man sagt, also doch eine große Distanz gab. Und aus dieser ganzen komplizierten Knoten entstand, würde ich sagen, das, was wir heute haben. Und das war die Grundlage also für putinische Instrumentalisierung der Erinnerung, Instrumentalisierung also der Geschichte und sozusagen, und damit steht in Verbindung alles, was wir dann später und heute bekommen haben. Wladimir Putin wurde 1999 zunächst Ministerpräsident und nach dem Rücktritt Jelzins dann auch Präsident. 1999 war auch das Jahr, in dem Tschechien, Ungarn und Polen der NATO beitraten. 2004 folgten Estland, Lettland, Litauen, Slowenien, die Slowakei, Rumänien und Bulgarien. Damals protestierte Putin nicht gegen die Osterweiterung. Vielmehr machte er bei einem Treffen mit Bundeskanzler Gerhard Schröder vor der versammelten Presse deutlich, dass sich die Beziehungen zwischen Russland und der NATO so wörtlich positiv entwickelten. Wann hat Putin mit dem Westen gebrochen? Bei dieser Frage wird immer wieder das Jahr 2007 genannt, als er auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Außenpolitik des Westens und insbesondere die NATO-Osterweiterung als provokativen Faktor kritisierte. Markiert diese Rede Putins die Kehrtwende? Frage an den CDU-Bundestagsabgeordneten und Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter. Nein, ich habe mich sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Mein Eindruck ist, dass Putin bereits als Ministerpräsident Ende der 90er Jahre die Grundprinzipien der OSZE, Schutz von Minderheiten beispielsweise, außer Acht gelassen hat oder bewusst gestört hat. Und als er dann Präsident wurde, 2000, hat er ja gnadenlos das, was er als Ministerpräsident begonnen hat, den Zweiten Tschetschenienkrieg und so weiter fortgesetzt, massiv. Also ich denke, dass für ihn von Anfang an, dass das Prinzip war, die Macht der Sowjetunion, nicht die Strukturen der Sowjetunion zu restaurieren. Man sieht es auch in einem Interview, das er Anfang 2000 gab, dass für ihn das größte Versäumnis oder der größte Fehler des 20. Jahrhunderts das Ende der Sowjetunion gewesen sei. Und damit gibt er ja auch im Grunde genommen das auf, was die Sowjetunion in diesem Sinne, ich will das nicht positiv bezeichnen, aber in diesem Sinne ausgezeichnet hat, nämlich das konstruktive Miteinander im internationalen Vertragsrecht. Ich war selbst lange abrüstungspolitischer Beauftragter bei uns in der Fraktion und habe mich über Jahrzehnte mit Rüstungskontrollpolitik beschäftigt. Die Sowjetunion hat immer ein hohes Interesse an Rüstungskontrolle gehabt, auch weil sie natürlich in wirtschaftlicher Not war, sodass es ihnen auf Obergrenzen ankam, die dann leicht abgebaut wurden, sodass sie nicht überrüstet werden, wie das seinerzeit beim NATO-Doppelbeschluss der Fall war, wo ja dann Gorbatschow letztlich wirtschaftlich einlenken musste, weil er nicht mehr wirtschaftlich mithalten konnte. Das war ja dann auch das Ende der Sowjetunion. Aber die eigentliche Konsequenz hat Putin schon um 2000 herum gezogen. Da begannen ja dann auch die gezielten Tötungen von Andersdenkenden, von Oppositionellen und die Instrumentalisierung kolonial unterdrückter Volksgruppen in Russland. Und das war gravierend. Also ich glaube, dass der Plan von ihm schon sehr früh bestanden hat. Putin will zurück zur imperialen Größe der Sowjetunion. Eine andere Frage ist, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Entspannungsprozess der 70er Jahre, was unterscheidet ihn vom sowjetischen Parteichef Leonid Brezhnev? Dazu noch einmal Roderich Kiesewetter. Die Sowjetunion war eine Bestandsmacht, die keine weiteren Gebietsansprüche hatte, die über den Warschauer Pakt auch eine ausreichende Pufferzone verfügte, aber im Grunde genommen saturiert war. Das heutige Russland ist ein koloniales Reich, ein imperiales Reich, das Gebietsansprüche an die Nachbarstaaten hat, das das Existenzrecht der Nachbarstaaten nicht anerkennt. Das beginnt bei Belarus, das kein selbstständiger Staat mehr ist. Man sieht es am furchtbaren Vernichtungskrieg gegen die Existenz der Ukraine. Und man sieht es an den Forderungen, die Putin und der russische Föderationsrat im Dezember 21 vor Beginn der Vollinvasion gestellt haben. Abzug der Amerikaner aus Europa einschließlich ihrer Nuklearwaffen und Austritt der früheren Warschauer Paktstaaten aus der NATO und Austritt der früheren Sowjetrepubliken, damit sind die drei baltischen Staaten gemeint, aus NATO und EU, um damit wieder eine Art Pufferzone zu schaffen, aber auch die Charta von Paris, die 1990 auf der Grundlage der OSZE bzw. des KSZE-Dokuments, 1995 ist ja erst die OSZE gegründet worden, die Charta von Paris, die die freie Bündniswahl beinhaltete und ganz in der Tradition der KSZE-Schlussakte auch die Unverletzlichkeit der Grenzen anerkannt hat. Und diese Charta von Paris ist von Putins Russland seit, ich sag mal, 2007, 2008 obsolet gestellt. Das Recht der europäischen Staaten auf Souveränität und freie Bündniswahl, so wie das in der Charta von Paris festgelegt wird, stößt sich an den Sicherheitsinteressen Russlands. Putin empfindet die NATO-Osterweiterung als aggressiven Akt und führt einen Krieg, um unter anderem eine Aufnahme der Ukraine in die NATO zu verhindern. So erklärte er es dem russischen Volk am 24. Februar 2022, also am Tag der Invasion. Hören wir nochmal einen Auszug aus dieser Rede, mit der er das militärische Vorgehen gegen die Ukraine begründete. Was unser Land betrifft, so haben sie nach dem Zerfall der Sowjetunion, trotz der nie dagewesenen Offenheit des neuen modernen Russland, trotz unserer Bereitschaft zu ehrlicher Zusammenarbeit mit den USA und anderen westlichen Partnern, trotz der Abrüstung, die nahezu ausschließlich wir betrieben haben, trotz all dem haben sie versucht, uns fertig zu machen, zu erledigen, uns endgültig zu vernichten. Bereits heute wird die Lage für unser Land durch die Erweiterungsrunden der NATO mit jedem Jahr schlechter und gefährlicher. Mehr noch, in den vergangenen Tagen hat die Führung der NATO offen davon gesprochen, dass das Vorrücken der Infrastruktur der Allianz in Richtung unserer Grenzen unbedingt beschleunigt und forciert werden müsse. Ein weiteres Vordringen der Infrastruktur der Nordatlantik-Allianz, die bereits begonnene militärische Aneignung des ukrainischen Staatsgebiets, das ist für uns inakzeptabel. Natürlich geht es dabei nicht um die NATO an sich als Organisation. Sie ist nur ein Instrument der amerikanischen Außenpolitik. Das Problem besteht darin, dass in Gebieten direkt an unseren Grenzen, Gebieten wohlgemerkt, die historisch zu uns gehören, ein uns feindlich gesinntes Anti-Russland geschaffen wird, das vollständig unter externer Kontrolle steht, indem sich mehr und mehr NATO-Staaten festsetzen und das mit modernsten Waffen hochgerüstet wird. Für die USA und ihre Verbündeten ist das eine sogenannte Containment-Politik. Russland wird zurückgedrängt und das bringt klare geopolitische Gewinne ein. Für unser Land aber ist es letztlich eine Frage von Leben und Tod. Es geht darum, ob unser Volk in der Geschichte eine Zukunft hat. Soweit der Auszug aus der Erklärung Putins vom 24. Februar 2022. Die Übersetzung habe ich der Zeitschrift Osteuropa entnommen, wo man den kompletten Text nachlesen kann. Putins Rhetorik ist schon bemerkenswert. Der Westen wolle Russland fertig machen, so wörtlich. Und insofern gehe es für das russische Volk um Leben und Tod. Die NATO-Osterweiterung als einer der Hauptgründe, warum die Situation derart eskaliert ist, das hört man ja auch in Deutschland oft als Argument. Was ist falsch daran? Was sagt der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter dazu? Das Narrativ stimmt aus zwei Gründen nicht. Zum einen erlaubt die Charta von Paris allen Unterzeichnerstaaten die freie Bündniswahl und zugleich die Unverletzlichkeit der Grenzen. Und allein das ist natürlich ein entscheidendes Argument. Zweitens hat die NATO sich äußerst zurückgehalten im Erweiterungsprozess und hat vor Erweiterungsschritten immer erst Abkommen mit Russland getroffen. Beispiel Aufnahme Russlands in die Partnerschaft für den Frieden Anfang der 90er, bevor beispielsweise Polen und andere aufgenommen wurden. Zweitens, bevor Polen, Ungarn und Tschechien 1998/99 in die NATO aufgenommen wurden, gab es 1997 den NATO-Russland-Rat. Dann gab es die Aufnahme Russlands in die G7, dann G8. Also man hat immer Russland die Hand gereicht. Man war auch bereit, wenn Russland den Antrag gestellt hätte, konstruktiv darüber nachzudenken, wie und ob man Russland in die NATO integrieren könnte. Aber all das wollte Russland nicht. Und dann wird eben die Legende verbreitet, die auf Baker und Genscher zurückgeht, die in den Vorgesprächen für den 2+4-Vertrag und in den Vorgesprächen für die NATO-Russland-Grundakte deutlich gemacht hatten, dass aus ihrer persönlichen Sicht es nicht sinnvoll wäre, die NATO auszuweiten. Aber das Gremium der NATO hat dann einstimmig für die Erweiterung gestimmt und Genscher und Baker haben ihre Bedenken zurückgestellt, weil sie gesehen haben, dass aufgrund der Vorkommnisse in Russland, Tschetschenien, Dagestan und andere Dinge, die früheren Warschauer Paktstaaten kein Vertrauen in Russland hatten und auch Investitionssicherheit brauchten. Und internationale Konzerne schaffen dann sichere Arbeitsplätze, wenn sie sichere Investitionsbedingungen haben. Und insofern war die parallel angestrebte Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft, die später kam, und die Mitgliedschaft in der NATO im Grunde genommen ein Maslow'sches Grundbedürfnis der ersten drei Staaten aus dem früheren Warschauer Pakt, die in die NATO wollten. Und Putin hat diesen Schritten ja zugestimmt. Und dann aber eben nicht mehr. Und interessant ist, dass die Gewalt sich auch nach innen richtet und nicht nur nach außen. Auch das ist ein Prozess, der sich mit den Jahren verschärft hat. Und es besteht ein Zusammenhang zwischen der aggressiven Außenpolitik und der Verfolgung Andersdenkender in Russland, sagt Irina Scherbakowa, die hier in Deutschland im Exil lebt. Für sie steht die Wahrung der Menschenrechte immer an erster Stelle. Das ist das Grundsätzliche, was man eigentlich verteidigen muss. Und ich glaube, dass Russlands Beispiel zeigt das absolut eindeutig. Das geht in mehreren Richtungen, sowohl in der Innenpolitik, also eigentlich eine Verfolgung von Andersdenkenden, also und nicht nur Andersdenkenden, sondern überhaupt randome Verfolgungen von denen, wo man irgendeinen Schein bekommt, sie haben ein Wort gegen den Krieg gesagt. Ich muss ja dann sagen, das ist ja fast unvergleichbar zu den Brezhnevschen Zeiten eigentlich, weil es gibt ja keine Schranken, was Altersgruppen anbetrifft. Es kann also ganz alte Menschen dann verhaftet werden und verurteilt und es können Minderjährige, das gab es nach den Stalin-Zeiten, also so nicht wieder. Und die, würde ich sagen, die Urteile, die man bekommt, die kann man mit den Brezhnev-Zeiten nicht vergleichen. Also für einen Aufruf für die Ukraine zu spenden von einer jungen Frau, also 22 Jahre Lager. Wir erleben einen ungeheuren Rückschritt in vielerlei Hinsicht. Daran erinnert Wolfgang Thierse, indem er einen Bogen schlägt von den 70er Jahren zu heute. Was unterscheidet die damalige Situation von der heutigen? Zunächst einmal, das will ich nun sehr betont sagen, gibt es einen fundamentalen Unterschied. Es gab zwei entscheidende Voraussetzungen für die erfolgreich gewordene Entspannungspolitik und Helsinki. Erstens die erhebliche Geschlossenheit des Westens, die Stärke des Westens, auch die militärische Stärke des Westens. Man muss gelegentlich bei den heutigen deutschen Diskussionen daran erinnern, dass zur Willy Brandts Zeit der Anteil der Ausgaben für den Wehretat an Bruttosozialprodukt bei über 3% lag. Diese Stärke, die nicht nur militärisch war, sondern auch politische Geschlossenheit, ökonomische Stärke, auch zivilgesellschaftliche Stärke war gewissermaßen das Standbein. Und die Entspannungspolitik konnte dann das Spielbein sein. Und die zweite Voraussetzung war, dass die Sowjetunion unter Brezhnev gewissermaßen eine konservative, eine defensive Macht geworden war. Insofern die Brezhnev-Doktrin ja hieß, mischt euch nicht in unsere Angelegenheit ein, dann mischen wir euch nicht in eure Angelegenheit. Es ging darum, Machterhalt. Beide Voraussetzungen sind so nicht mehr gegeben. Über die Geschlossenheit des Westens diskutieren wir gerade, dass die militärische Stärke des Westens nicht so erheblich ist, sonst hätte Putin nicht gewagt. Er hat gesehen, wie schwach der Westen ist. Aber vor allem Russland ist keine defensive Macht, sondern eine aggressive Macht, eine imperiale Macht. Aber das ist doch sichtbar, das ist ein unerhörter Unterschied. Das muss man zunächst mal wissen, damit man nicht sozusagen so illusionäre Forderungen steht, die ich fast ein bisschen bissig romantisch nenne. Das heißt nicht, sage ich, wir müssen Ukraine verteidigen, wir müssen die Geschlossenheit des Westens stärken, auch die militärische Stärke des Westens befördern, um auf dieser Basis wieder die Chance zu haben, irgendwann einmal zu einem Konzept gemeinsamer Sicherheit zurückzukommen, denn auch nach Putin wird Russland ein wichtiger Teil Europas sein, weil es ein besonders großes Land ist und deswegen schon ein wichtiger Teil Europas ist. Das muss man immer wissen. Also meine Formel heißt, auch im Kriege müssen wir über den Krieg hinaus denken. Das muss nicht, darf nicht denunziert werden. So sehr ich für notwendig halte, dass wir die westliche Stärke befördern, heißt das doch nicht, dass wir immer nur in militärischen Kategorien denken müssen, sondern man muss natürlich überlegen, welche anderen Möglichkeiten gibt es, in irgendeiner Weise sozusagen über die Konfrontation hinauszukommen. Kann dabei die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit wieder eine Rolle spielen? Kann sie reaktiviert werden? Schon seit Jahren fristet die OSZE ein Schattendasein. 2014, 2015 sollte sie im Konflikt in der Ostukraine in den Provinzen Luhansk und Donetsk die Einhaltung eines Waffenstillstandes überwachen. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Hollande hatten mit den Kriegsparteien, den von Russland unterstützten Separatisten und der Regierung in Kiew zweimal hintereinander in Minsk verhandelt und den Weg für eine friedliche Beilegung aufgezeigt. Die OSZE-Beobachter konnten dann aber nichts ausrichten. Dazu Roderich Kiesewetter. Zum einen, weil Russland sich aus den Verhandlungen herausgezogen hat und alles den quasi selbsternannten Gouverneuren von Donetsk und Luhansk überlassen hat und Russland sich bei Minsk II nicht mehr am Prozess beteiligte, sondern quasi diese Separatisten, wie es andere nannten, unterstützte. Zweitens, weil Putin sah, dass die OSZE überhaupt kein operatives Mandat hat, außer beobachten und auch gegen die Gewalt nichts ausrichten kann. Und er hat somit gezeigt, dass Russland hier Herr im Haus ist und die OSZE im Grunde genommen ein Beobachtungs-, aber kein Durchsetzungsinstrument der Charta von Paris ist. Also es ging ihm um die Aushöhlung der regelbasierten Ordnung und um die Schwäche der Staaten, die dort als Beobachter präsent waren. Und das hat im Grunde genommen der OSZE den Todesstoß versetzt. Notwendig ist die Rückkehr zu festen Regeln, die von allen Nationen anerkannt werden. Die Frage ist nur, wie kommen wir wieder dahin? Die Organisation für Sicherheit und Zusammenhalt in Europa war ja der Versuch, das, was da in Helsinki vereinbart worden ist, gewissermaßen zu institutionalisieren und über den welthistorischen Umbruch von 1989-90 gewissermaßen hinüber zu retten und in bestimmter Weise auch Russland und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion in die Pflicht zu nehmen, einzureihen in ein sozusagen ein gemeinsames Projekt. Mit den Berichtspflichten, die damit verbunden waren. Und ich war bei solchen Konferenzen gelegentlich dabei, gibt es ja eine Parlamentspräsidentenkonferenz der OSZE. Und es war schon vor Putin, aber erst recht mit Putin dann noch viel stärker so, dass natürlich die Fragen nach Russland gingen. Was ist bei euch los? Was ist bei Ihnen los? Die Frage nach der Verwirklichung der Menschenrechte übersetzt in Bürgerrechte. Was ist die innere Situation? Deswegen hat ja dann Russland die Mitarbeiter in der OSZE aufgekündigt, weil sie sich immer auf der Anklagebank befanden oder das Gefühl hatten. Und da komme ich zu einem Grundproblem zurück, das mit Helsinki und mit der Entspannungspolitik zu tun hat. Eine der Grundeinsichten war, wenn man mit gewaltsamer, also militärischer Konfrontation, die nicht erlaubt ist, nichts erreicht, aber auch mit rhetorisch-moralischer Konfrontation nichts erreicht, was kann man dann tun? Und das ist die Frage danach, welche Rolle dürfen, müssen, sollen Menschenrechte in einer pragmatisch nüchternen und auf Erfolge zielenden Außenpolitik. Welche Rolle sollen sie spielen? Das ist die feine Differenz zwischen einer wertebegründeten Außenpolitik und einer moralisierenden Außenpolitik. Offensichtlich erreicht man gegenüber Diktaturen nichts mit moralischer Konfrontation. Das ist eine bittere Erfahrung. Ich bejubele das nicht, finde das eher traurig. Aber wenn das so ist, was macht man dann? Dann braucht man Vertragswerke, dann braucht man Institutionen, wo der andere mitmischen kann, Verantwortung tragen kann, sich verantworten muss. Aber das Problem ist, dass Putin das alles aufgekündigt hat. Der Überfall Putins auf die Ukraine ist ja nicht nur eine Katastrophe, weil zum ersten Mal seit 1945 ein europäischer Staat sein Nachbarland überfallen hat, sondern weil er damit das ganze Regelwerk, das Europa ausgemacht hat, die Welt der Verträge zerstört hat. Und die Frage ist, wie gibt es irgendwann und irgendwie eine Chance darin, wieder zurückzukehren, wo wir doch jetzt wissen, wir müssen der Ukraine helfen, sich zu verteidigen. Im gegenwärtigen Moment gibt es nicht die Idee einer gemeinsamen Sicherheit, ist unrealistisch, sondern wir müssen Sicherheit gegen Russland erkämpfen, um dann vielleicht über diese Hürde hinweg wieder zu Ideen, Schritten gemeinsamer Sicherheit zu kommen. Das ist die gegenwärtige Situation, mit der wir es zu tun haben. Soweit Wolfgang Thierse, der fragt, was machen wir mit den Ideen der Entspannungspolitik, die ja schon einmal erfolgreich waren. Die Frage lassen wir stehen, weil die Antwort, wie es weitergeht, kennt nur der Wind. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Irina Scherbakowa und bei Wolfgang Thierse, die über das Thema bei einem Forum der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung in Berlin gesprochen und mir erlaubt haben, ihre Statements für diese Sendung zu verwenden. Und ich bedanke mich bei Roderich Kiesewetter, mit dem ich vor ein paar Tagen das Interview geführt habe. Mein Name ist Stefan Nölke. Ich sage Tschüss und alles Gute. Vom Schwarzwald bis nach Thüringen macht sich Unruhe breit. Die Bauern haben es satt, wie Sklaven zu leben. Aber die Herrschenden nehmen ihre Untertanen nicht ernst. Mit den Bauern ist es wie mit den Fröschen im Frühling. Sie kommen und machen Quak, Quak. Und dann kommt der Storch und frisst sie. Die Bauern ziehen los und suchen einen Anführer. Der Ritter Götz von Berlichingen bekommt Besuch. Im Jahr 1525 sagt Götz von Berlichingen nicht leck mich, sondern ja. Das war der Bauernkrieg. Die vierteilige Doku-Hörspielserie. Jetzt im Podcast Alles Geschichte in der ARD-Audiothek.